Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. In unregelmäßigen Abständen passiert in Berlin immer das Gleiche. Die Bundeskanzlerin gibt im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Eine solche Äußerung entspricht nicht irgendwelcher Stammtischlaune und wird nicht achtlos gesprochen. Jedes einzelne Wort ist auf Missverständnisse hin abgeklopft worden. Regierungserklärungen sind Meilensteine im politischen Geschehen und finden in aller Welt Beachtung. Unser heutiger Predigttext ist auch eine Regierungserklärung. Sie kommt aber aus Jerusalem und nicht aus Berlin. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus versammelt seine Jünger zum letzten Mal. Bei dieser Gelegenheit gibt er seine Regierungserklärung ab. Noch einmal stehen die 11 um Jesus. Was will der Herr uns als Letztes sagen? Jesus hat in seiner Regierungserklärung eine klare Gliederung. Ein Durcheinander in den Gedanken ist ihm fremd. Die drei wichtigsten Punkte sollen auch meine Predigt bestimmen. Jesus spricht von seiner Macht, dem Auftrag der Jünger und davon, dass er ihren Weg begleiten will und sie niemals allein sein werden. Darum heißt auch mein erster Punkt: Jesus hat die Macht. Ich kann mir das Bild gut vorstellen. Da stehen die Jünger auf einem kahlen Felsen irgendwo im galiläischen Bergland und hören auf ihren Herrn. In den letzten 3 Jahren hatten sie ständig solche Situationen erlebt. Jesus sprach die Sprache des Volkes. Er speiste sie nicht mit irgendwelchen billigen Phrasen ab, sondern seine Predigten waren von machtvollen Zeichen begleitet. Menschen wurden innerlich und äußerlich ein neues Leben geschenkt. Es war die gewaltigste Demonstration der Liebe Gottes, die die Welt je gesehen hatte. Doch diese 3 Jahre waren im Grunde nur ein Vorspiel zu dem, was dann in Jerusalem geschah. Für die Jünger ganz unverständlich begab sich dieser mächtige Jesus in die Hände der menschlichen Gewalt. Jesus, dem Lebensspender, wurde das Leben genommen. Kreuzigung. Doch dann geschah das Wunderbare, an dem wir uns ja schon heute leider so gewöhnt haben. Jesus bleibt nicht im Tode. Jesus steht aus dem Grabe auf und demonstriert vor aller Welt, auf welcher Seite die wahre Macht und wahre Größe zu finden ist. Die Großmacht Tod ist nun für alle Zeit entmachtet. Alles das hatten die Jünger erlebt, als sie sich zur Regierungserklärung Jesu auf dem Berg versammelten. Nun bekommen sie noch einmal zu hören, wer in diesem Leben, wer in dieser Welt das Sagen hat, wer die Macht hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie man sich doch täuschen kann. Eben noch ein wehrloses Kind, das in einem stinkenden Stall geboren war, dann am Ende seines irdischen Lebens das Haupt voll Blut und Wunden, ein wehrloser Mensch, hoffnungslos einer wütenden Volksmenge ausgeliefert. Und jetzt der Herr über Himmel und Erde. Jesus ist der Herr. Seit dieser Regierungserklärung Jesu steht für mich eindeutig fest, die Macht haben nicht die Politiker, wie sie auch heißen mögen. In einigen Jahren wird man von diesen Menschen nicht mehr viel wissen. Die umfassende Macht liegt allein bei Jesus Christus. Auch wenn sie alle noch so schreien: Wir haben die Macht. Noch so schöne und gute Regierungsparolen in Ost und West können einen Menschen lebendig machen oder ihm neues Leben geben. Anders ist es mit Jesus. Der Ausspruch, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, wird in seiner größten Dimension erst deutlich, wenn Jesus in dieser Gewalt Gericht hält und die Toten auferweckt. Deshalb ist diese Feststellung auch nicht von dem stärksten Mann in dieser Welt wiederholbar. Die absolute Einmaligkeit dieses Ausspruches liegt allein bei Jesus Christus. Ich gebe zu, dass wir alle unter unserer Begrenztheit, unserer Ohnmacht leiden. Das geschieht täglich, wenn ich die Zeitung lese. Dann denke ich oft, welch scheinbar kleines Licht ist Jesus. Vielleicht ist er eingesperrt und verbannt in alte Kirchen und Gebetshäusern. Die Macht ist doch in den Händen von Menschen, die diese auch bei allen möglichen Gelegenheiten demonstrieren. Auch in einer solch scheinbar ausweglosen Situation hat die Regierungserklärung Jesu Geltung. Ist es nicht sonderbar, dass es gerade derzeit in atheistischen geprägten Ländern oft so viele Christen gibt, die bedingungslos den Aussagen Jesu glauben und vertrauen und dafür ihr Leben riskieren? Aber auch in unserem kleinen Lebenshorizont ist es nicht viel anders. Auch hier erlebe ich oft, wie ohnmächtig ich bin bei bestimmten Abläufen. Dennoch möchte ich an den tatsächlichen Machtverhältnissen nicht zweifeln. Wenn Jesus mit seiner Kreuzigung und Auferstehung allen Menschen gezeigt hat, wie die wahren Machtverhältnisse aussehen, so soll dieser Anspruch auch für unser Leben Bedeutung haben. Ich glaube auch, dass ihr im Alter eure Ohnmacht besonders seht. Da klappt das nicht mehr mit den Knochen. Sie funktionieren nicht mehr. Oder eure Verwandten lassen euch links liegen oder andere bestimmen über euch. Auch hier gilt der Ausspruch Jesu, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Weil nur Jesus einen solchen Satz für sich in Anspruch nimmt, kann er auch Menschen beauftragen, wobei wir nun bei Punkt 2 der Regierungserklärung Jesu sind. Geht hin und macht zu Jüngern alle Menschen. Schon einmal hatte Jesus seine Nachfolger ausgesandt. Damals sollten sie ansagen, dass er seinen Weg durch ihre Städte und Dörfer nehmen würde. Mit großer Freude waren sie zurückgekommen. Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Dieser Auftrag war zeitlich und lokal begrenzt. War damals nur das eigene Volk und ein gewisser Zeitraum für diese Aktion vorgesehen, so wird auf Seite 2 der Regierungserklärung dieser Auftrag auf die ganze Welt ausgeweitet. Jünger sein hat auch immer etwas mit Nachfolge zu tun. In dem Wort Nachfolge steckt Bewegung. Regungslose Menschen sollen in Bewegung gebracht werden. Sie sollen nach Jesus fragen und durch ihn ein neues Verhältnis zu Gott bekommen. Wie soll diese Mission geschehen? Sicherlich nicht mit Kreuzzügen oder Anwendung von irgendwelcher Gewalt oder Angstmacherei. Natürlich sind in der Geschichte der Mission viele, viele Fehler gemacht worden. Jesus spricht vom Lehren und Taufen. Menschen sollen zuerst einmal mit Jesus bekannt gemacht werden. Sie haben ja keine Ahnung, wie viele Unkenntnisse besonders bei Jugendlichen über Jesus herrscht. Ein Bekannter von mir, rund 20 Jahre alt, hat kürzlich zum ersten Mal in seinem Leben die Geschichte vom verlorenen Sohn gehört, obwohl er konfirmiert ist und seine Mutter eine Mitarbeiterin in einer Gemeinde war. Wie ist das mit dem höchsten kirchlichen Feiertag? Da bekommt man schon mal die Antwort, nicht nur im Rheinland, Rosenmontag. In einem Altersheim, da ist ja vieles anders. Wie kann man alte Menschen belehren? Eigentlich müsste es doch anders sein, dass die Alten die Jungen belehren. Und dennoch stehe ich hier als junger Spund und erzähle euch etwas über Jesus. Deshalb sind auch hier immer wieder geistliche Zusammenkünfte, in denen auf Gottes Wort gehört wird. Kommt immer wieder zu unseren Andachten und Gottesdiensten und nicht nur dann, wenn euch gerade danach zumute ist, wenn ihr mal Lust habt. Wäre ich nur in die Schule gegangen, wenn ich damals Lust und Laune gehabt hätte, so würde ich sicherlich heute noch im Sandkasten spielen und Albumsbilder sammeln. Hätten meine Eltern mich damals nicht immer wieder zur Sonntagsschule, also zur Lehre, Lehre mit H, geschickt, so hätte ich heute eine große Lehre, Lehre mit 2 E, in mir. Das Lernen hört auch im Alter nicht auf, auch wenn viele alte Menschen meinen, ich brauche nichts mehr zu lernen. Zu großen und bekannten Missionaren sind wohl nur wenige berufen, aber der Aufruf in der Regierungserklärung Jesu, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen, gilt auch uns, vorausgesetzt, dass wir Jünger sind. Die eigene Familie und Verwandtschaft ist ein schier unendliches Missionsgebiet. Früher war die Antwort auf die Lehre die Taufe. Menschen wurden vor die Entscheidung gestellt. Das Ja zu Jesus wurde deutlich in der Taufe. Jesus selbst redet in seiner Regierungserklärung davon. Wenn Jesus sagt, taufet sie auf den Namen, dann soll das ganze Leben umgebucht werden. Nun hat ein anderer zu sagen. Ich werde einem anderen zugesprochen, der dann die Macht über mich hat. Es findet förmlich ein Herrschaftswechsel statt. Der Getaufte steht nicht mehr unter Schicksals- und Verderbensmächte, sondern unter Gott. Der Getaufte hat eine neue Rechtsstellung vor Gott. Allerdings sollte sich keiner mit der Tatsache begnügen, dass die Taufe ein Freifahrtschein in den Himmel ist. Wir erliegen hier einem tödlichen Irrtum. Ich glaube, dass es eines Tages mal ein schreckliches Erwachen für die Menschen geben wird, die in der Taufe nur ein schönes Familienfest ohne auch nur die geringsten Auswirkungen für die Erziehung und das spätere Leben zu sehen. Ich glaube, dass es eines Tages mal ein schreckliches Erwachen für die Menschen geben wird, die in der Taufe nur ein schönes Familienfest gesehen haben. Da gibt es keine besonderen Auswirkungen für die Erziehung und das spätere Leben. Glaub mir, ein 5-Euro-Schein ist in solchen Fällen wertvoller als ein Taufschein. Auf der einen Seite ist Mission eine mühevolle Arbeit, die einen oft an den Rand der Verzweiflung oder Verzagtheit bringen kann. Ungeduld und persönliche Enttäuschungen kommen auf, wenn man sich lange Zeit um einen Menschen gekümmert hat, der dann zum Schluss doch eigene Wege gegangen ist. Auf der anderen Seite ist es aber ein wunderbares Erlebnis, wenn jemand zu euch sagt, dass ich Christ bin, daran bist du entschuld. Nun haben wir fast die ganze Regierungserklärung Jesu besprochen. Kommen wir nun noch zu Punkt 3. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthä am Letzten ist ja ein geflügeltes Sprichwort. Heute ist wieder Matthä am Letzten, sagt man, wenn schon mitten im Monat das Geld ausgegangen ist. Für die letzten Verse des Evangeliums gilt dieses allerdings nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Sache mit Jesus geht weiter, ist mit dem Himmelfahrtstag nicht abgetan. Jesus vergibt nicht nur einen Auftrag, nein, er verspricht auch bei der Durchführung bei uns zu sein. Siehe, ich bin bei euch. Das Siehe macht auf etwas Besonderes aufmerksam. Mich erinnert dieses Wort immer an den letzten Aufruf für die Passagiere kurz vor dem Abflug eines Flugzeugs. Achtung, jetzt kommt eine ganz besonders wichtige Mitteilung. Letzter Aufruf. Der, der alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat, sitzt nicht irgendwo auf einem goldenen Thron im Himmel und guckt sich das Schauspiel mit dem Titel auf zum fröhlichen Missionieren von oben gelassen an. Jesus ist bei seinen Leuten, die losziehen und sich diesem Worte stellen. Zwar ist Jesus aus der Sichtbarkeit entschwunden, aber er bleibt in einer engen inneren Gemeinschaft unsichtbar mit seinen Jüngern verbunden. Das gibt ihnen Kraft, die ganze Welt zu missionieren. Es ist das Fundament, mit dem heute noch die Christen leben. Die unsichtbare Verbundenheit mit ihrem Herrn erfahren sie an allen Orten der Erde. Der auferstandene Herr hat mit seinen Jüngern nach Ostern gesprochen. Mit der Himmelfahrt, seinem Weggang zu seinem Vater, nahmen diese Gespräche ein Ende. Und doch wissen die Jünger, er sieht und kennt unseren Weg. Jesus leitet uns in unserem Leben. Jesus hört uns, wenn wir zu ihm beten. Jesus gibt uns Kraft, unseren Auftrag zu erfüllen. Jesus wird wiederkommen, um dieser Weltgeschichte ein Ende zu setzen, die Mächtigen zu entmachten und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Die Jünger haben die Regierungserklärung Jesu gehört und beherzigt. Sie haben am eigenen Leibe in ihrem späteren Leben entdeckt, dass der Missionsbefehl nur deshalb in die Tat umgesetzt werden konnte, weil Jesus alle Macht hat und die Jünger auf ihren Wegen begleitete. Diese Erklärung beweist ihre Echtheit in der Kraft, die in ihr wohnt. Das Reich Gottes besteht eben nicht wie die Reiche dieser Welt nur in Worten oder Absichtserklärungen, sondern in Kraft. Diese Kraft wurde im Leben der Apostel wirksam. Auch in eurem Leben will diese Kraft Gestalt gewinnen, auch wenn ihr jetzt schon alt seid. Schließlich wurde das Evangelium nicht nur jungen Menschen gepredigt. Ihr habt heute im Gottesdienst die Stimme Jesu gehört. Ihr könnt so mit ihm sprechen, wie es euch ums Herz ist. Er will auch euch in Bewegung setzen, auch wenn ihr schon im Rollstuhl sitzt, mit einem Auftrag für Menschen in eurer Umgebung, auch wenn diese sehr begrenzt ist. Habt keine Angst davor. Ein Mensch mit Jesus ist immer die Mehrheit, denn Jesus hat die Macht, dass wir alle Menschen zu Jüngern machen, weil er bei uns ist bis an das Ende der Welt. Amen.